Vorn ist das Licht. Vorn ist das Licht. Vorn ist das Licht. Du kannst es sehen. Vorn ist das Licht. Beim Vorwärtsgehen. Vorn ist das Licht. Trägt die Jungen zu singen, tauben zu lachen. Das Leben endlich trennt vom Tod. Wenn wir es wollen, ändert der Fluss sein Bett und erhält das Land. Wenn wir wollen, blühen Bäume auf dürrem Wüstensand. Hört, hört, hört das Lied der Erde von Freude singen. Kannst es sehen. Vorn ist das Licht. Beim Vorwärtsgehen. Vorn ist das Licht. Trägt die Jungen. Wir zu singen tausend Zungen. Vorn ist das Licht. Und Luft für jeden. Vorn ist das Licht. Kein leeres Reden. Dass sich das Leben endlich trennt vom Tod. Wenn wir's nicht hindern, bleibt der Fluss plötzlich stehen und verschlingt der Strand. Kann geschehen, dass die Wüste frisst das Land. Hört, hört, hört das Lied der Erde von Kämpfen singen. Vorn ist das Licht. Du kannst es sehen. Vorn ist das Licht. Beim Vorwärtsgehen. See ya.